Hier klang der Ibo schon fast wie eine Geige. Gerade Anfang der 80er, zu Beginn der sogenannten New Wave, kamen viele Bands auf die Idee, diesen Ibo zu benutzen. Auch diese Band, The Alarm, mit Where Were You Hiding When the Storm Broke. Wie schon erwähnte, der Ibo erfreute sich Anfang der 80er großer Beliebtheit. Und so ist es kein Wunder, dass die australischen The Church auch auf ihren frühen Werken Gebrauch von diesem Effektgerät machten. Aus dem Jahr 84, The Church mit Shadow Cabinet.